Politiker, die eine harte Hand fordern und einfache Lösungen bieten, gewinnen noch immer die meisten Wählerstimmen. Hoffentlich nicht bei den Präsidentschaftswahlen. The gavel. Der Hammer. The splintered body. Der zertrümmerte Körper. The redneck guards. Die reaktionären Wärter. The state dungarees. Die Gefängniskluft. The gray cinder block. Die grauen Betonblöcke. The naked shower. Die nackte Dusche. The elemental fear. Die Urangst. The unspoken yoke. Das unausgesprochene. The mercy plea. Das Gnadengesuch. The awakening. Das Erwachen. The trembling hands. Die zitternden Hände. The walk to chow. Der Gang zum Essen. The razor fence. Der Klingendraht. The barrel scope. Das Zielfernrohr. The Rottweiler's teeth. Die Zähne der Rottweiler. The hesitation. Das Zögern. The guttural pain. Der Kehlschmerz. The calls refused. Die abgewiesenen Anrufe. The return to sender. Das Empfänger unbekannt. The rivulet of tears. Die Tränenbäche. The frozen heart. Das erfrorene Herz. The opaque night. Die tiefschwarze Nacht. The seclusion. Die Abgeschlossenheit. The muffled scream. Die gedämpften Schreie. The masturbation. Die Masturbation. The silence. Die Stille. Most wanted poets. Fluchtwege aus Alabamas Knästen. Feature von Paul Brody. Es ist 5:30 morgens. Ein beginnender Frühlingstag in Alabama. Ich sitze auf der Veranda eines weißen Holzhauses und warte darauf, abgeholt zu werden. Der Kaffee hilft gegen den Jetlag und mein flaues Gefühl im Magen. Ich sehe den Besuch heute mit gemischten Gefühlen entgegen. Ich bin in diesem Land of the Free aufgewachsen, auch wenn ich schon seit 20 Jahren in Deutschland lebe. Vieles ist mir immer noch vertraut, anderes unvorstellbar. In den USA hat sich eine Parallelgesellschaft entwickelt, die Gerechtigkeit sucht und gleichzeitig ungerecht ist. Von den Medien skandalisiert und von der Gesellschaft vergessen. Über 2,2 Millionen US-Amerikaner leben hinter Gittern, verglichen mit der Bevölkerung mehr als in jedem anderen Land der Welt. Alabama ist bekannt für seinen desolaten Strafvollzug, seine völlig überfüllten Gefängnisse und die Brutalität seiner Wärter sorgte für nationale Aufmerksamkeit. Gleichzeitig hat der Baumwollstaat eines der beispielhaftesten Kunst- und Bildungsprogramme in amerikanischen Knästen. Dank Kaya Stevens, deren Auto gerade die Auffahrt hochfährt. Yeah, I spent about 10 minutes on Highway 280 this morning trying to catch a dog. Ich habe heute Morgen bestimmt 10 Minuten lang versucht, auf dem Highway 280 einen Hund einzufangen. On the way here? Auf dem Weg hierher? Yeah. Was war's für ein Hund? It was on the side of the road and obviously. Er war auf der anderen Straßenseite. Offensichtlich gehörte er zu irgendjemandem, ziemlich alt. But I was causing more of a problem. Ich wollte ihn unbedingt einfangen. Also bin ich erst mal ein Stück zurück und habe alles versucht, damit die Leute langsamer fahren und den Hund rüberlassen. Über eine vierspurige Straße. Wir sind auf dem Weg zur Elmo Justizvollzugsanstalt, an der Kaias Literaturkurse gibt. Ich habe meine Trompete dabei. Wir wollen, wenn möglich, eine Art Lyrik- und Musikworkshop geben. Elmo ist 2 Stunden von Auburn entfernt. Kaius hat das Kunst- und Bildungsprogramm für Gefangene an die Universität von Auburn angegliedert. Studenten wie Professoren sind eingeladen, in den Gefängnissen zu unterrichten. So one of the things I tell people when we're driving around rural Alabama or anywhere in Alabama is everywhere you see right now was in cotton. Eine Sache, die ich den Leuten erzähle, wenn wir in Alabama übers Land fahren, ist, dass hier überall, wo man hinsieht, Baumwolle stand. Das heißt, alles, was du gerade siehst, wurde von der Sklaverei berührt. Und diesen Kontext darf man nie vergessen. Ich glaube, es ist wichtig, das anzuerkennen, wenn du die heutige Situation in der Strafjustiz betrachtest, weil da ein eindeutiger Zusammenhang besteht. Nach dem amerikanischen Bürgerkrieg stellte sich das Justizsystem als effektivstes Instrument heraus, um Minderheiten zu entrechten und zu unterdrücken. Gesetze wurden erlassen, die es der Polizei erlaubten, aus einer Laune heraus Menschen zu inhaftieren. Und wie Kai es sieht, war das Leben eines Gefangenen schlimmer als das seiner Sklaven. Wenn ein schwarzer Mann auf der Straße rumgelaufen ist, sagen wir in Tallapoosie County, dann hätte ich zum nächsten Polizisten gehen und sagen können, der Mann da hat mich schief angeguckt. Wenn ich das als weiße Frau gesagt hätte, hätte der Mann gute Chancen gehabt, verhaftet zu werden und wäre in ein System geraten, das Straftäter zur Zwangsarbeit verurteilt. Und so konnten Geschäftsmänner von den Städten und Bezirken Straftäter mieten und als Hilfsarbeiter einsetzen. Auf den Feldern, beim Straßenbau und oft auch in den Kohlebergwerken. Sie wurden grausam behandelt. Auch die Sklaverei war grausam, hatte aber andere wirtschaftliche Grundlagen. Wenn man einen Sklaven kaufte, investierte man auch in den Erhalt seines Lebens, denn das war eine Investition in seine Arbeitskraft. Mit dem Zwangsarbeitersystem wurde das alles über den Haufen geworfen. Kaius schweigt. Statt eines weiteren einsam gelegenen Bauernhofs taucht die Elmo Justizvollzugsanstalt im Morgendunst auf. Gefangene in weißen Uniformen gehen im Kreis am Stacheldrahtzaun entlang. Andere stehen in der Mitte des kleinen Pausenhofes. Im Durchschnitt ist jeder Gefangene 20 Jahre hier. Erst kürzlich berichteten die Zeitungen von einer tödlichen Messerstecherei und dem Arbeitsstreik von 240 Gefangenen. Gaius erklärt mir, dass Portemonnaies im Gefängnis nicht erlaubt sind und sagt, ich soll es unter dem Sitz verstecken. Bist du schon mal in einem Gefängnis gewesen? Never. Noch nie. Okay. So by the end of your time on this trip, am Ende deiner Gefängnisbesuche wirst du eine gewisse Trauer im Herzen tragen und sie wird dich nicht wieder verlassen. Weil du jetzt 3 Tage mit meinen Schülern verbringen wirst. Und in diesen 3 Tagen wirst du eine Beziehung zu ihnen herstellen, weil sie wirklich unglaublich nette Menschen sind, sehr engagiert. Man vergisst sie nicht und das wird dich beschäftigen. Und dann nimm das mal 10 Einrichtungen pro Semester im ganzen Bundesstaat. Und das seit 15 Jahren. Well, to give you a little bit about myself, my name is Randall Horton. Ich heiße Randall Horton. Currently stay in Harlem, New York. Ich lebe in Harlem, New York. I'm originally from Birmingham, Alabama. Ursprünglich bin ich aus Birmingham, Alabama. Grew up in the Bible Belt of the South, as they say. Ich bin im Bible Belt aufgewachsen, in den Südstaaten. Very early on, I had to be introduced to race. Deshalb bin ich mit der Rassenthematik schon sehr früh in Berührung gekommen. In which ways probably a child shouldn't have to be. In einer Weise, die für ein Kind wahrscheinlich nicht gut war. Randall Horton, einer der bekanntesten Dichter Alabamas. Er ist Lyrikprofessor an der Universität von New Haven. Aber seine Karriere begann im Knast. To put in a nutshell, I was doing anything to sort of make money. Ich habe alles getan, um an Geld zu kommen. Started selling drugs. Ich fing an, Drogen zu verkaufen. Became a smuggler. Wurde ich Schmuggler. Am Ende bin ich in eine verdeckte FBI-Ermittlung hineingeraten. Stolen laptops. Gestohlene Laptops, gestohlene Computerausstattung und solche Sachen. And the bottom line is, actually received a 5-year sentence for that. 5 Jahre habe ich am Ende dafür gekriegt. That's how I ended up in prison. So bin ich im Gefängnis gelandet. I mean, I blame it all on drugs. Ich gebe den Drogen die Schuld. The drug of my choice at that time was cocaine, and it definitely took me for a loop. Unsere Taschen sind gecheckt, wir abgetastet. Man führt uns durch ein System von Türen und Gängen in die sogenannte Kapelle. Ein langes, ebenerdiges Gebäude, das außer ein paar Kinderzeichnungen der örtlichen Kirchengemeinde von Jesus und ein paar frommen Sprüchen an den Wänden nichts Heiliges hat. Hier finden Kurse wie Kais Lyrikwerkstatt statt. Eine Handvoll Gefangene schlurft rein. Das ist Paul. Paul kommt aus Deutschland, aber nicht ursprünglich. But he's doing a story about our program. Sieben Gefangene nicken zustimmend, während sie ihre Namensschilder aufstellen. Die Männer repräsentieren die Verteilung der ethnischen Gruppen in US-amerikanischen Gefängnissen. Vier sind schwarz, zwei sind weiß und ein Lateinamerikaner. Erst im Gespräch mit den Gefangenen fällt mir auf, wie unterschiedlich Wörter hier klingen. Internet, Reisen, gutes Essen. Jedes Wort, das eine persönliche Wahl einschließt, klingt unglaublich dekadent gegenüber einer Person, die 20 Jahre ihres Lebens hinter Gittern verbringt. Irgendwer hat Kekse dabei und Kais beginnt mit einer Aufwärmübung. Jeder soll eine Reihe von Vergleichen aufschreiben, ausgehend von dem Satz: Das Auto meines Bruders riecht nach. David, können wir mit dir anfangen? Oh, okay. Oh, you got your mouth full of cookies. Oh, du hast den Mund voll mit Keksen. Das Auto von meinem Bruder hat immer wieder Müll vom Vortag gestunken. Wie eine Tüte Maischips. Furchtbar. Wie eine Leichenhalle. Wie die Umkleidekabine einer Footballmannschaft. Wie das Ende des Lebens. Der Pfad in die Hölle. Wie Innereien, nicht zubereitet. Oh my God, okay. Wow. Das Auto meines Bruders riecht nach alten, dreckigen Klamotten und verdorbenem Essen und Schuhen, die eine Meile gelaufen sind, sagt Chuck. Welches Detail ist hier am konkretesten? Die Schuhe, die eine Meile gelaufen sind. Das deutet auf etwas sehr Spezifisches hin. Was nämlich passiert ist, dass ihr alle in anderen Leuten Erinnerungen weckt, wenn ihr etwas beschreibt. Und das ist eine der vielen erstaunlichen Dinge beim Schreiben. So stellt man Beziehungen zu Menschen her. Weil du sagst, ich habe in meinem Leben diese Erfahrung gemacht, das hier habe ich erlebt und ich weiß, dass es etwas bei dir auslöst. Bevor die einzelnen Teilnehmer ihre Knastgedichte vorlesen, möchte Kais mit ihnen noch über die Lektüre für diese Woche reden. Peter Hellers postapokalyptischen Roman The Dog Stars. Eine Geschichte über zwei Männer, die nach dem Ausbruch einer Epidemie versuchen, sich in einer trostlosen Umwelt voller Misstrauen und Gefahren ein lebenswertes Leben zu erhalten. Als die Sprache auf die Stelle im Buch kommt, an der der Protagonist aus seinem brennenden Haus lieber seine Gedichte als das Bild seiner verstorbenen Frau rettet, sind auch im Raum alle voll dabei. Warum sollte man Gedichte retten wollen? He risked his life probably to go back. He totally risked his life. You know what I'm saying? So, for poetry and yes. Soda pop. I felt so, like Melissa was gone and the poems are there. Was du gerade gesagt hast, ist der allerschönste Kommentar, den du nur machen konntest, zur Frage, warum zum Teufel man ein Gedicht schreibt. Wir vergessen jeden Tag eine Menge Zeug und was übrig bleibt, sind Erinnerungen und das, was wir über sie schreiben. Die Aussage, dass er noch einmal reingeht, um die Gedichte zu holen, ist bemerkenswert. Hier ist also ein Mann, der weniger ein Foto von seiner verstorbenen Frau braucht als Gedichte. It's a poem. Of somebody that's not home. Es ist das Gedicht von jemandem, der nicht zu Hause ist, der sich nach seinem Zuhause sehnt. Schwierige Frage. Was ist ein Zuhause? Zuhause ist hinter einem Gewehr. Also was ihr damit sagt, ist, dass zum Konzept eines Zuhauses die Idee von Geborgenheit und Vertrautheit gehört. In der Pause kommt Andrew auf mich zu. Ich merke, dass er etwas loswerden möchte. Er spricht schnell, fast so, als ob er mir seine Wörter heimlich zuschiebt, damit ich sie rausschmuggle. Prison is a cross-cultural, social, anthropological petri dish. Ein Gefängnis ist eine interkulturelle, sozioanthropologische Petrischale. It's a mix in a controlled, es ist eine Mischung in einer kontrollierten Umgebung. This is a prey predator environment. Hier gibt es Raubtiere und Beute. This is a violent environment. Eine gewalttätige Umgebung. This is a drug infested environment. Verseucht von Drogen. This is an infectious disease environment. Es ist eine Umgebung voller ansteckender Krankheiten. This is an overcrowded environment. Eine überfüllte Umgebung. This is a anti-intellectual environment. Es ist eine anti-intellektuelle Umgebung. This is a gang environment. Banden haben das Sagen. There's racism. Es gibt Rassismus. That's what prison is. All das ist Gefängnis. Nach der Pause kommen nur vier Schüler zurück. Immerhin ist der Kurs freiwillig. Koran, Henry und Torres sitzen zusammen mit Andrew an weißen Plastiktischen. Während ich sie interviewen darf, stehen in der Ecke zwei Wächter mit Funkgeräten, die eine Gruppe von Gefangenen beaufsichtigen, die Stühle stapeln. Die Schüler scheint der Lärm nicht zu stören. Ruhig beantworten sie meine Fragen. Nur zu ihrer Vergangenheit, warum sie hier sind, darf ich sie nicht befragen. What does writing poetry mean to you? Was bedeuten euch Gedichte hier unter diesen harten Knastbedingungen? Wir sind alle sehr mit unseren Familien beschäftigt. Damit, wie man mit Verlust umgeht, mit Trauer. Und wir lernen, diese Trauer zu beschreiben. Wie sieht Trauer eigentlich aus? Und wenn ich das anschaue und versuche, das zu verstehen, dann finde ich auch die Wörter, um zu erklären, was eigentlich mit mir los ist und welche Schwierigkeiten ich im Gefängnis habe. So kann ich mich wieder mit der Gesellschaft identifizieren und damit, was die Gesellschaft von mir will. Hast du ein Gedicht oder ein paar Sätze? Ich mag dieses hier. Mein Gedicht heißt Im Spiegel. Es ist sehr reflektierend. I look in the mirror and I view my physical presence. Ich sehe in den Spiegel und sehe meinen Körper. Taking in myself from the world's perspective of who I am, but what I really am is not seen for what is bound inside of this physical presence. Sehe, was die Welt von mir wahrnimmt, dass ich sei, aber was ich wirklich bin, ist nicht zu sehen neben der körperlichen Erscheinung. I wonder would ever be a mirror to reflect to the world from the perspective of how I view myself, of how I see myself, then the world can see me as I now only know myself. Ich frage mich, ob es jemals einen Spiegel geben wird, der der Welt aus meiner Perspektive zeigt, wie ich mich sehe. We as people spend hours in the mirror making up the person we want the world to see. Der Welt zeigt, wie ich mich jetzt nur selbst kenne. Never find the confidence of what's in the mirror, because what's in the mirror we know is make believe, but the person we are we hate to see, because the very individual that we need to be. Wir Menschen verbringen Stunden vorm Spiegel und erfinden die Person, die die Welt sehen soll. Vertraue niemals deinem Spiegelbild, denn wir wissen, es ist nur vorgetäuscht. Aber wer wir sind, wollen wir nicht sehen, weil wir so sehr wir selbst sein müssen. Only way we can see if we see ourselves in the mirror like we ought to be. In the mirror. A clap yeah. My heart. Wow, super. Thank you. Wow. When did you write that? Ja, wann hast du das geschrieben? I wrote that a couple years ago. Nach dem Tod meiner Großmutter. Right at the loss of my grandmother. Ich denke da über die Frage nach, wie mich die Außenwelt sieht und wie ich möchte, dass die Leute mich sehen, als Straftäter und in dieser Situation. Besonders als Mann redet man ja nicht mit den Leuten, hey, so sieht's bei mir aus. Wir behalten das eher für uns. Der einzige Weg, damit umzugehen, ist, es aufzuschreiben. Als ich hier in diesem Kurs war gestern, dann zurück in den Schlafsaal kam, hat sich das angefühlt, als wäre ich gerade von draußen reingekommen, aus der Gesellschaft, wieder rein ins Gefängnis. Das ist wie eine Flucht. Ich habe mich nie als Dichter gesehen, aber jetzt hat sich in mir etwas geöffnet. Zum Beispiel habe ich ein Gedicht über meine Großmutter geschrieben. Sachen, von denen ich nie erwartet hätte, dass der Kurs sie aus mir rausbringen würde, kommen jetzt hoch. Also Gefühle und so. Hast du das Gedicht dabei? Er entscheidet selbst, ob er es vorlesen will oder nicht. Oh, I'm sorry, no. Übrigens, ihr könnt immer Nein sagen, wenn ich euch um etwas bitte. Ich lese es vor. Okay, it's cool. Das Gedicht heißt Nanny und ich an einem Sommertag. Eine winzige Baumwollflocke schwebt über ihrem Garten. Zieht mich mit wie ein Traktor. A plastic bucket holds her trophies. Rubber boots make a fashion statement. In einem Plastikeimer ihre Schätze, Gummistiefel schwer in Mode. Eyes shine like stars. Augen leuchten wie Sterne. Pole beans snap easy. God bless the pea sheller. Bohnen brechen leicht auf. Gott segne den Erbsenschäler. Mason jar holds plum nelly. Pflaumenmus im Einwegglas. Cotton top says cows laying down. Cows don't know. Blue worms are magic. Äffchen schreit, Kühe legen sich. Kühn entgeht die Magie blauer Würmer. Rot geflügelte Amsel singt für Katzenschwanz. Libelle auf meinem Auge. Durch den Kopf, in den fetten Körper. Zahnstocher durchs Auge. Cows laying down. Cotton top believes that stuff. Blue worms are magic. Kühe legen sich. Äffchen glaubt das Ganze. Blaue Würmer sind magisch. They hang around the brush. I hang in the brush. Rats make a nest in my reel. Reichen das Unterholz rum. Ich flegel mich im Gebüsch. Ratten bauen ein Nest auf meinem Grundstück. Cows laying down laughing. Stupid cows don't know. Kühe liegen rum und lachen. Dumme Dinger wissen nichts. Schau, da ist er. Fight like a champ, walking on water. No spitting, please. Kämpft wie ein Held, läuft auf dem Wasser. Bitte nicht spucken. A nylon string holds my trophies. Blue worm magic. Meine Schätze an Nylonfäden. Blauwurm-Magie. Stand up, dumb cow. Cotton top dancing. Electric knife boogie. Eyes shine like stars. Steh auf, dummer Kuh. Äffchen tanzt elektrischen Messer-Boogie. Augen leuchten wie Sterne. Our plates hold our trophies. Taste buds happy laughing. Unsere Schätze auf den Tellern. Gaumen glücklich, lachen. Her eyes shine like stars. Ihre Augen leuchten wie Sterne. Ich habe Fotos von ihr. Sie waren immer so hell und strahlend, besonders wenn sie glücklich war. Und wenn ich Fisch zum Essen mitbrachte, dann war sie immer richtig gut gelaunt. Inside prison, wenn du deine Haft antreten musst, wenn du mit dem Bus hergebracht wirst aus der Untersuchungshaft oder von wo auch immer, dann ist das immer irgendwo in den Appalachen. Meistens bringen sie dich in die Gegend von irgendeinem Kaff auf dem Land mit Kühen und Landluft. Dann am ersten Abend kommst du in die Aufnahme und bekommst eine Pritsche oder eine Zelle zugewiesen. Manchmal hast du einen Zellengenossen, manchmal nicht. So oder so fragst du dich, wie du diese ganze Zeit rumkriegen wirst. Das ist die erste Frage, die sich dir stellt. Wie sitze ich diese Zeit ab? Wie halte ich das jahrelang aus? Also kannst du erst einmal an überhaupt nichts anderes denken als an die Zeit. Die Zeit fängt an, dich zu zerfressen. In diesen ersten Momenten ringst du mit deinen eigenen Dämonen und versuchst irgendwie, nicht komplett durchzudrehen. Get back to some kind of sanity, right? I've never written poetry before. And a matter of fact, I'm a very poor writer. But I began writing once attending these classes. And so I've come a long way. Ich habe früher nie Gedichte geschrieben. Und ehrlich gesagt schreibe ich auch sehr schlecht. Aber als ich in diesen Kurs gekommen bin, habe ich doch angefangen zu schreiben und ich habe gute Fortschritte gemacht. Einmal ist es mir gelungen, etwas in einem Buch zu veröffentlichen, das beim Universitätsverlag von Michigan erschienen ist. Es hieß Four City Essays from America's Prisons in February of 2014. Ich hatte da einen Artikel drin, der hieß Mass Producing Mentally Ill Citizens in America's Prisons. Die Massenproduktion geistiger Störungen in amerikanischen Gefängnissen. I want to read just one paragraph. Ich möchte daraus gerne einen Abschnitt vorlesen, wenn ich darf. This alludes to what Quran had taught. Er verweist auf das, was Quran gesagt hat, über das, was in seinem Gedicht steht, wer wir sein sollen. Humans are highly adaptable to extremes. Der Mensch ist äußerst anpassungsfähig, sowohl in negativen als auch in positiven Umgebungen. Diese Anpassungsfähigkeit ist in erster Linie eine geistige. Der Geist bestimmt, wer der Mensch ist. Und jeder Gedanke lässt sich auf die Einheit einer Nervenzelle reduzieren. Das bedeutet, der Geist ist das Gehirn, das aus ungefähr 100 Milliarden Neuronen besteht. Die Anpassungsfähigkeit des Gehirns wird als Plastizität bezeichnet. Wenn sich das Gehirn verändert, ändert sich auch das Individuum. One of my greatest fears of being in prison is the adaptability which I might become in response to this environment. Kaum etwas im Gefängnis macht mir so große Angst wie diese Anpassungsfähigkeit, wie ich mich als Reaktion auf dieses Umfeld entwickle. Um es noch deutlicher zu sagen, I'm afraid of becoming a monster. Ich habe Angst, ein Monster zu werden, because of having been here for over a decade. Weil ich seit über einem Jahrzehnt hier drin bin. That scares me. Davor fürchte ich mich. And as I get older, I Und je älter ich werde, desto mehr spüre ich, dass ich empfänglicher dafür werden könnte. Und ich verstehe, welchem Druck ich ausgesetzt bin und wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass mit dem Alter die Demenz einsetzt. Poetry gives me something to strive for. Und da gibt mir das Dichten etwas, das mir wirklich etwas bringt. Du hattest gefragt, was uns dieses Programm bedeutet in Bezug auf unsere schöpferische Kraft, wie es euer Leben hier beeinflusst. Ich bin jetzt schon so lange eingesperrt, werde zwar geliebt, aber ich bin auch vergessen. Als ich richtig angefangen habe, mich in mich selbst zu vertiefen, habe ich meiner Mutter ein Gedicht zum Muttertag geschrieben. Sie hat gesagt, ich kann es nicht fassen, dass du diese Gefühle hast. Ich habe das gelesen und die ganze Zeit geweint. Wir machen mal eine kurze Pause. Wir müssen jetzt vielleicht schon gehen. Oh, no. Ihr müsst jetzt irgendwo hin? Wir müssen in den Schlafsaal zurück, weil die uns sonst nicht durchzählen können. Jeder muss zu seinem zugewiesenen Bett, damit sie dich zählen können, wie Eier in einem Karton. Dann sehen wir uns hoffentlich gleich wieder. Zwischen 15 Minuten und einer Stunde. Ich warte auf euch. Ich bin extra aus Deutschland gekommen. Ich hoffe mal, du setzt dich dafür ein, dass du die Zeit bekommst, die sie dir versprochen haben. Weil wir das auf jeden Fall auch wollen. Wir warten über eine Stunde. Kais wird ungeduldig. Drei Schüler kommen zurück. Sie sehen angeschlagen aus. Wir werden nicht erfahren, ob einfach nur falsch gezählt wurde oder wirklich jemand ausgebrochen ist. Kurz vor Ende des Workshops hole ich doch noch meine Trompete heraus. Noch in Deutschland hatte Kais vorgeschlagen, das Vortragen der Gedichte musikalisch zu begleiten. Nun ist Torres dran. Und es ist die letzte Gelegenheit, Kais Schülern etwas zurückzugeben, bevor ich die Elmore Justizvollzugsanstalt für immer verlasse. Ich bin einfach nervös. Wir stehen alle hinter dir. Ich bin normalerweise nicht der Typ, der seine Gefühle vor einer Menge von Leuten ausdrückt. Wir sind ja auch gar nicht viele. Und wir hören dir auch gar nicht zu. Willst du, dass wir rausgehen? Nein. Let's do this. Machen wir es so. I'll leave you space. Ich lasse dir Platz und du lässt mir Platz. I'll play, like I said before, I'll ich spiele einen Ton und du lässt dich einfach mitziehen. Wir machen immer ein Wort, eine Note, ein Wort, so lange, bis wir zwei Wörter brauchen. Zwei Noten. Oh, so you, lass es langsam entstehen. In the depths of my stomach, in der Tiefe meines Magens, where the pain, praise and shock, wo der Schmerz nagt und rüttelt. You left me like it was nothing. Not a shame and never stop. Du gingst, als wäre es nichts. Keine Schande und kein Ende. Schau auf mich hinab, an mir vorbei. Mug me, smear me while humming. Während du ein Lied summst. Mein Herz wiegt eine einzige Träne. The ugly fear keeps coming. Die hässliche Fee kommt now wieder doors und wieder. Are always locked. Die Türen bleiben verschlossen. Aber du warst umwerfend schön. Deine Lippen berauschend. But your beauty was stunning, and your lips, they got me ich flog high. Höher als ein Komet mit einem a Engel comet, durch den Himmel. With an angel in the sky. Such in den Bäumen, in den Meeren. Search the trees, scan the sea. Verfluch die Folter. Burning down the third degree. Mein Schicksal hat mich verlassen. My destiny ran from me. Auf den Knien bete ich. Benutztest mich. Ich benutzte dich. Using me, but I was using Marionetten you. Ohne Verstand. Puppets acting dumb. Was habe ich dir getan? What did I do to you? The usual. Das Übliche. Nothing. Nichts. Actions, none. Stumpfe Aktion. I wonder what it all means. Ich frage mich, was all das bedeutet. Pinch myself, am I still asleep? Ich zwicke mich, ob ich nicht schlafe. Under a unter dem Zauber queen, einer Königin. And my slumber plunders. Und mein Schlummer beraubt mich. Thank you. You know, in over a decade, I've not had visits. Mich hat seit über einem Jahrzehnt keiner besucht. Ich habe keine Familie, keine Freunde, ich komme nicht von hier. Nichts hier ist mir vertraut. Damit hatte ich gerechnet. Aber ich habe ewig darauf gewartet, dass es Mittwochmorgen wird. I could not wait to see a near and dear friend closer to me than a brother. Ich konnte es nicht erwarten, einen engen, lieben Freund zu sehen. Jemanden, der mir näher ist als mein Bruder. Und das warst du. Weil du das, was du getan hast, dass du hierher gekommen bist, um bei uns zu sein, niemals getan hättest, wenn dir mein Wohlergehen nicht wirklich am Herzen läge. Da bin ich 100% sicher. Und deshalb sind wir Brüder im Herzen und im Geist. Und wenn ich auch sonst nichts davon hätte, so habe ich doch einen engen, lieben Freund getroffen. Thank you. Thank you. Thank you. And when we ride upon, on, on to Hinter dem Parkplatz der Elmo Justizvollzugsanstalt lagert der Kompost des Gefängnisses über eine halbe Meile lang. Ein grinsender Gefangener fährt den Traktor dorthin. Kleine Freiheiten für die, die arbeiten. Wir steigen ins Auto. Kaius checkt noch kurz ein paar E-Mails, um die nächsten Kurse zu organisieren. Entschuldigung, eine noch. Lass dir so viel Zeit, wie du brauchst. Ich bin eh ganz durcheinander. Die mögen es nicht, wenn wir lange auf dem Parkplatz rumstehen. Wir fahren woanders hin, dann können wir uns ein bisschen sammeln. Wenn man zu lange auf dem Parkplatz steht, sieht es so aus, als würde man etwas Unerlaubtes tun. Verstehe. Ich bin so glücklich über Henrys Durchbruch und sein Gedicht heute. Ich könnte platzen vor Freude. So here is this guy who signs up for a class because he is absolutely desperate. Da ist ein Typ, der sich für den Kurs anmeldet, weil er verzweifelt nach einer Möglichkeit sucht, einfach anders zu denken und an einem anderen Ort zu sein. Und dann bekommt er mich als Lyriklehrerin. Poetry to me is about seeing first. Gedichte haben für mich zuerst einmal mit Sehen zu tun. Danach kommt der Umgang mit Sprache. Und dann muss man noch einmal dran gehen und damit arbeiten. Schaffen wir es, das in eine Form zu bringen? Es ist vor allem eine Art zu leben. Und wenn du jemand bist, der viel Zeit in der Natur verbringt, dann bist du ohnehin ein Dichter. Er hat das bei sich selbst nicht gesehen, aber heute hat er es verstanden. Während er dieses zärtliche Gedicht über seine Großmutter vorgelesen hat, hat das Funkgerät von dem Wachmann so einen Lärm gemacht. So hört sich ein Gefängnis an und so hört es sich an, wenn man versucht, in einem Gefängnis zu überleben. Der Wunsch des Menschen, ein Gedicht zu schreiben, etwas Künstlerisches zu machen, ist so grundlegend und für unsere Existenz auf diesem Planeten so wichtig, dass sie jeden noch so schrecklichen Umstand in diesem Gefängnis ertragen und trotzdem weitermachen können. Als du das Programm aufgebaut hast, hast du da schon gewusst, dass es dich praktisch komplett vereinnahmen würde? Nein. Als ich angefangen habe, ist mir das nicht klar gewesen. Ich wusste nicht, dass ich meine ganze Energie da hineinstecken würde. Aber so ist es nun gekommen. Das und die Katzen. Ich muss immer lachen. Die Leute fragen mich, warum hast du so viele Katzen? Weil ich so einen harten Job habe. Wenn ein Kursteilnehmer mittendrin aufhört, weil er verlegt oder entlassen wird, weiß man ja nicht, was aus ihm wird. Man weiß nicht, was für ein Leben sie führen. Ich weiß nur, wie das Leben auf meiner kleinen Insel voll störrischer Katzen ist, weil sie bei mir sind, was ein Trost ist. Und wenn es dich nicht gäbe, dann wären sie alle tot. Alle wurden gerettet. Die meisten von ihnen sind schwarz. Schwarze Katzen und Hunde werden eigentlich nie von irgendjemandem aufgenommen. Sie leiden unter Diskriminierung. Und manche haben so kleine Eigenheiten, die nicht unbedingt für eine Adoption geeignet sind. Aber für mich sind sie perfekt. Nach ihren Geschichts- und Literaturstudien in New York zog Kais zurück nach Alabama, in ihre Heimatstadt Waverly, mit 145 Einwohnern. Sie stellt mir ihre 13 Katzen vor, die zwei Hunde und den geretteten Esel, der hinten auf einem Feld grast. Am Nachmittag fahre ich in die Hauptstadt von Alabama nach Montgomery und treffe dort Senator Cam Ward. Er ist Republikaner und Vorsitzender der Aufsichtskommission über die Gefängnisse. Der Bundesstaat hat 2010 etwas über 462 Millionen Dollar für seine Gefängnisse ausgegeben. In vielen Knästen in Alabama sind fast doppelt so viele Gefangene untergebracht wie eigentlich zugelassen. Die Haftbedingungen sind besonders hart. Deshalb drohte die US-Regierung mit der Zwangsverwaltung der Einrichtungen. Um das abzuwenden, setzte sich auch Senator Ward für ein Gesetz ein, das 800 Millionen Dollar für den Bau neuer Großgefängnisse freigab. Wir neigen manchmal dazu, das Strafjustizsystem sehr zu vereinfachen. Wenn sie böse sind, stecken wir sie in einen Kasten und schließen die Tür ab. Wenn sie gut sind, sind sie frei. Wir malen alles schwarz und weiß. Es gibt Cowboys und Indianer. Amerikaner mögen es nicht, wenn sie in die trübe, undurchsichtige Welt geraten, die zu 80% grau ist. Ich weiß nicht, warum. Und das spiegelt sich manchmal in der Politik wider. Deshalb sind wir so gut in Stammtischparolen. Ein einziger Satz erklärt unseren ganzen Ansatz in der Strafjustiz. Das kommt bei den Wählern gut an, führt aber nicht wirklich zu guten politischen Lösungen. Um das mal weiterzuführen, was sind dann die Gründe für die Probleme, mit denen die Strafjustiz heute zu kämpfen hat? Die Gesetzgebung und die Eingriffe in die sozialen Strukturen, die wir als Land vornehmen, hat gelegentlich zu einer Diskrepanz geführt, die vermutlich einige Gruppen stärker belastet als andere. Ein gutes Beispiel dafür ist das unterschiedliche Strafmaß für Crack, Kokain und Kokainpulver. Crack ist billiger. Demografisch gesehen ist es die ärmere Bevölkerungsschicht, überwiegend Afroamerikaner, die Crack konsumieren. Kokainpulver ist eher eine Droge der oberen Schichten. Also war es am Ende so, dass man für Crack länger ins Gefängnis kam als für normales Kokain. Deshalb erhielten mehr Leute, die ärmer sind und Crack nehmen, unverhältnismäßig lange Haftstrafen. Das ist natürlich eine grobe Vereinfachung, aber es gibt solche Situationen. Ich glaube nicht, dass irgendjemand gesagt hat, komm, wir schnappen uns die Armen, wir schnappen uns diese Gruppe. 2010 berichtete Newsmax, dass 26% der Einwohner Alabamas Afroamerikaner sind. In Alabamas Gefängnissen stellen sie 54% der Inhaftierten. I got something for you when you leave. I've already read it, but this is very good. It's a book he wrote. It's an inmate. He wrote this. Zum Abschied schenkt mir Senator Ward ein Buch über einen Gefangenen in einer der Todeszellen in Alabama, der dank Rehabilitation weiterleben darf. Oh, it's wildly popular. Das Buch heißt Death on Hold. Tod in der Warteschleife. Thank you very, very much. Yes, you like it. I read it. It's great. Even with the understanding that whenever I get out of here and do my time, my life is still going to be pretty much over because of these felony convictions. And, you know, I understood that they wasn't trying to rehabilitate me, so. Mir war klar, dass sie nicht versuchen würden, mich zu rehabilitieren, obwohl sie wussten, dass mein Leben wegen dieser Vorstrafen nach der Entlassung mehr oder weniger zu Ende sein würde. Es war ein böses Erwachen, als ich das erkannt habe. Es sind einfach Dinge, über die man nachdenkt. Deshalb wollte ich gerade darüber auch schreiben. When I started writing these, you know, the poems about prison and things like that, I think it sort of changed my way I looked at prison, because I don't think I investigated the prison industrial complex in sort of a way that I do now. Als ich angefangen habe, über das Gefängnis zu schreiben, hat sich meine Sichtweise darauf verändert, weil ich nämlich nicht glaube, dass ich damals den justizindustriellen Komplex so durchschaut habe wie heute. Ich konnte es damals nicht sehen. Ich war ja selbst nur eine Nummer, die darin feststeckte. Kais und ich sind wieder unterwegs auf irgendeiner Landstraße in der Nähe der Stadt Tallahassee am Tallapoosie-Fluss. Durch dieses Programm bin ich zu einem viel geduldigeren Menschen geworden. Ich lasse die Dinge einfach auf mich zukommen, weil es gar nicht anders geht. 90% von dem, was du in einem Gefängnis tust, unterliegt nicht deinem eigenen Willen. Du kannst die besten Pläne machen. Du kannst die stimmigste Struktur in deinen Kursen haben. Du kannst 13 Jahre in so einer Einrichtung arbeiten und dann gehst du eines Tages rein und da arbeiten zwei neue Leute, die keine Ahnung haben, wer du bist und was du machst. And, you know, so you just have to und dann be musst du das halt geduldig ertragen. Oje. You're gonna have to bear with me. Jetzt brauchst du ein bisschen Geduld mit mir, ich muss umdrehen. I have to turn around. I can't stand that. Das ertrage ich einfach nicht, ich muss das von der Straße ziehen. Soll ich dir helfen? Nein, ich mache das ständig. It's different to me when it's somebody's. Es ist für mich etwas anderes, yeah, wenn das Tier irgendjemandem gehört hat. No? Okay. Okay. Is it a squirrel or ist das ein Eichhörnchen oder? Mm, or, mm. Guck einfach nicht hin. Kein schöner Anblick. Wir sind auf dem Standstreifen. Das ist nicht gut. Oh my God, poor thing. Oh Mann, wie schrecklich. Can even say a prayer. Wir könnten beten. It's pretty sad and upsetting. Das ist ziemlich traurig. Oh, poor pup. It's, you know, that's a baby. Das ist ein Baby, ein kleines Hundebaby. Irgendjemand glaubt, dass sowas hier an dieser Straße überleben kann. Kann es natürlich nicht. Ich ertrage es einfach nicht zu sehen, wie hier ein Hündchen immer wieder überfahren wird. Tut mir leid. Wir sind auf dem Weg zum Julia Tutwiler Frauengefängnis. Julia Tutwiler war eine Pionierin für Bildung und Frauenrechte. Um 1900 ermöglichte sie Frauen den Zugang zur Universität in Alabama. Sie wurde auch Engel der Gefängnisse genannt, weil sie dort Bildung und medizinische Versorgung einführte. Genauso wie getrennte Gefängnisse für Männer und Frauen. Und fast nebenbei unterrichtete sie Literatur und schrieb den Text zum Alabama State Song. Ironischerweise wurde Tutwiler Frauengefängnis 2013 als eines der schlimmsten Gefängnisse der USA bekannt. Wann immer ich mit Leuten über das Gefängnis spreche, erzählen sie mir von der brutalen Behandlung der Insassen, auch von ungewollten Schwangerschaften. 100 Jahre nach Tutwilers Gefängnisreformen findet in diesem Knast ein Kunstkurs statt, der ein riesiges Gemälde an einer Wand des Multifunktionsraumes malen darf. Selbst ein kleiner Fortschritt ist besser als nichts. Ich weiß noch, wie wir vor ein paar Monaten darüber gesprochen haben, dass ihr dieses Wandgemälde machen wollt. Und du hast gesagt, wir haben Wärter, die kommen rein und sagen uns, wie gut das aussieht. Vor ein paar Tagen kam eine Frau rein und hat den Damen gesagt, das sieht unglaublich toll aus. Ich bin gestern Nacht in meinem Traum auf dem Berg gestiegen. Das war ein unglaublich schöner Moment der Bestätigung und Würdigung und Dankbarkeit. Okay, hier können wir nicht parken. Wie groß ist das Gefängnis? Ich vermute mal 700 bis 800 inhaftierte Frauen. Ich sitze im Besuchszimmer und warte auf das Gespräch mit dem Wärter Bobby Barrett. Wärter Barrett ist neu hier. Er kam nach dem großen Skandal 2013. Ein Bodybuilder-Typ in weißem Hemd und gelber Krawatte. Als ich ihm erzähle, dass ich extra aus Deutschland gekommen bin, um das Tutwiler-Wandgemälde zu sehen, sieht er überrascht aus. Kaius ist zu mir gekommen und hat gefragt, wie ich es fände, wenn sie ein Wandgemälde machen würden. Und als erstes habe ich gefragt, was es denn darstellen soll. Weil ich wollte natürlich nichts Aufrührerisches. Das könnte ein Sicherheitsrisiko sein, wenn es mit Banden zu tun hätte. Aber ich muss sagen, es ist beinahe wie ein Arm nach draußen, dass sie es schaffen, die Talente dieser Leute so zu nutzen. Sehr beeindruckend. Ist es ein Problem für Sie, wenn Zeug von außen reingebracht wird? Ach, wissen Sie, das Sicherheitsrisiko dabei, naja, der Falsche könnte sich die Farbe schnappen, seine Uniform anstreichen und über den Zaun klettern oder abhauen. Kurz darauf betrete ich den Raum, der halb so groß wie eine Turnhalle ist. Ich sehe drei Künstlerinnen und Kaius, umringt von einer bestaunenden Menge. Kaius malt gerade die Umrisse einer schwarzen Katze. Als sie mich sieht, zeigt sie mit dem Pinsel auf eine Schülerin, mit der ich sprechen kann. Eine Kursteilnehmerin. Hi. Hi. I'm Paul. Hi, Paul. Nice to meet you. I'm Lila. Ich bin Lila. Das ist ein riesiger Gebirgszug. Fantastisch, nicht? Ja, wie die Alpen oder die Appalachen. Welches Gebirge ist das? Einfach ein Gebirge in unseren Köpfen. Als am Anfang waren wir wild entschlossen. Es ist toll gewesen, ein Riesenspaß. Es ist auch Therapie und wir haben eine Menge dabei gelernt. Aber wir haben erst verstanden, wie groß diese Wand eigentlich ist, als wir angefangen haben. Wir wollten eigentlich sogar alle Wände anmachen. Macht ihr das? Ganz bestimmt nicht. Die Betrachter sind weg. Im Raum wird es ruhiger. Eine weitere Künstlerin kommt auf mich zu. Ich schätze sie auf 65. Sie stellt sich mir als Chainsaw vor, also Kettensäge. Ich denke daran, was Wärter Barrett über das Sicherheitsrisiko gesagt hat. Eine Insassin könnte sich ihre weiße Uniform bunt malen und so entkommen. Deshalb frage ich Chainsaw und Faye nach den Farben im Gefängnis. Hier gibt es überhaupt keine Farben. Die einzige Farbe, die wir zu Gesicht bekommen, ist der Kittel der Krankenschwester. Und, wie ist das jetzt? Auf einmal habt ihr ganze Tische voller Farben. Sogar in der kleinen Untertasse, die du da hast. Naja, ich sag mal, es ist mir gelungen, eine Menge Farbe auf meine Klamotten zu kleckern. Ist das sowas wie subversive Kunst? Ich schätze schon, weil ich habe jetzt diese Hose, die voller Farbkleckse ist. Und die sagen, Junge, du bist aber wirklich ein Schmierfink, wenn du malst. Und ich, ja klar, bin ich auch. Ich habe lila und pink und grün und alle möglichen Farben auf meinen Klamotten. Wenn ich also Farben sehen will, muss ich nur diese Hose anziehen. Ich bin Farben einfach nicht gewöhnt. Diese Blumen hier haben schon 1000 verschiedene Farben gehabt. Das Wasser hier auch. Ich hänge hier an dieser Ecke fest und sie sieht immer wieder anders aus. Ich will, dass die Leute sehen, was ich fühle. Du siehst das als etwas, das sich im Laufe der Zeit verändert, das von Farbe zu Farbe fließt? Was hat dich dazu inspiriert, das zu ändern? Die Berge stehen symbolisch für Stärke. Du hast all diese Kraft. Und du hast all diese Kriecherei hier und du hast dieses Fließen und ich will einfach nur, dass es sagt, du kannst dein eigenes Schicksal formen. Du kannst dir deine eigene Geschichte malen. Freiheit heißt nicht nur, dass man aus dem Gefängnis rauskommt. Freiheit bedeutet, wenn man draußen ist, auch frei zu sein. Ich sage es immer wieder, dass du rauskommst, bedeutet noch lange nicht, dass du auch so weit bist. Du hast hier die Zeit, dich neu zu erfinden. Es geht also nicht nur darum, irgendwas Hübsches an die Wand zu malen. Es geht nicht um die Farben und darum, das Weiße wegzumachen. Es bedeutet, dass wir hier sind. Wir sind Mütter und Töchter und Ehefrauen und Schwestern. Und außerdem sind wir Künstler. Vergesst uns nicht. Wir sind ja hier. Bevor wir gehen müssen, macht Kais noch ein Foto von den Künstlerinnen vor ihrem Werk, um den Prozess zu dokumentieren. Gemeinsam schauen sie auf die Kamera, um das Foto zu betrachten. Ich finde, wir sehen alle ziemlich spektakulär aus. Ich sehe auf allen Fotos wie ein Serienmörder aus. It is very hard to ignore the things that you miss. Wenn du kreativ bist, wenn du in einem künstlerischen Prozess bist, ist es sehr schwer, die Dinge zu ignorieren, die du vermisst, weil dein Geist einfach über alles nachdenkt. Deshalb ist es für die Leute, die bei unseren Kursen mitmachen und bis zum Ende dabei bleiben, eine sehr intensive Sache. Sie setzen sich als ganze Menschen ein. Da ist ein Reh. Man muss auf der Straße hier immer aufpassen wegen der Rehe. Und warum sollten wir nicht jemanden kennen, der in Haft ist? Warum sollten wir nicht versuchen zu verstehen, wie sie da gelandet sind, wo sie jetzt sind? Was nehmen die Teilnehmer dieser Kunstkurse wirklich davon mit? Macht die Kunst sie zu besseren Menschen? Ich frage einen Experten. Professor Larry Brewster lehrt an der Universität von San Francisco Public Policy und hat sich mit Kunstprojekten in speziellen Gefängnissen beschäftigt. Fakten darüber gibt es aber schon länger. Die einzige Studie zur Rückfallkriminalität in den Vereinigten Staaten, die sich auf ein Kunstprogramm bezieht, fand 1987 heraus, 74% der Teilnehmer von Kunstprojekten in Gefängnissen waren ein Jahr nach der Entlassung ohne Auffälligkeiten, verglichen mit 49% der anderen Entlassenen. Sie haben aber auch herausgefunden, dass je länger die ehemaligen Straftäter aus den Gefängnissen raus waren, die mit Kunstprogramm sich besser verhielten als die ohne. In den letzten 20 Jahren haben die Öffentlichkeit und die Politik harte Gesetze gefordert und die Bestrafung, nicht die Rehabilitation, in den Vordergrund gestellt. Wir müssen endlich anerkennen, dass die öffentliche Sicherheit gestärkt wird, wenn wir diesen Männern und Frauen Chancen anbieten. Denn sie haben ihre Schuld bereits beglichen, für was immer sie auch getan haben. Ich glaube, es ist eine Subkultur entstanden aus der gemeinsamen Arbeit von Aktivisten und Künstlern, die sich mit dem System der Strafjustiz beschäftigen. Ich glaube, dass Lyrik eine große Rolle dabei spielt. Ich glaube mehr denn je, dass die Entwicklung der sozialen Medien, Plattformen wie Twitter und Facebook, Foren sind für die Stimmen der Leute, lauter als je zuvor. Und das löst Veränderungen aus. Ich verlasse Huntsville in Richtung der Appalachen und denke über Amerika, seine Gefangenen und seine Poeten nach. Es gibt durchaus Menschen, die die Strafjustiz reformieren wollen. In einigen Bundesstaaten kommen Täter für kleinere Delikte nicht mehr automatisch ins Gefängnis. Auch der technologische Fortschritt könnte einiges in Bewegung bringen. Und es gibt Leute wie Kaya Stevens, die zu Hause die nächsten Kurse organisieren, während ihre Katzen auf dem Sofa schlafen. Im Autoradio läuft ein Song über einen Gefangenen, seinen Wärter und einen Hund. Police charging 22-year-old Arrington McDowell. Detectives say he targeted co-eds walking alone at night near campus. Die Polizei hat den 22 Jahre alten Arrington McDowell verhaftet. Ihm wird vorgeworfen, gezielt Studentinnen verfolgt zu haben, die spätabends in der Nähe der Universität unterwegs waren. Er soll von ihnen mit einer Waffe Sex oder Geld verlangt haben. McDowell ist auch angeklagt, mehrere Geschäfte ausgeraubt zu haben. Er bleibt bis zur Hinterlegung einer Kaution von $120,000 in Untersuchungshaft. Vielleicht sitzt dieser Räuber, Vergewaltiger, schon nächste Woche um 8 Uhr morgens, zusammen mit Henry, Andrew oder Koran, in einem Raum auf der Suche nach den richtigen Worten für ein Gedicht. Most Wanted Poets. Fluchtwege aus Alabamas Knästen. Feature von Paul Brody. Übersetzung Gregor Henz. Es sprachen Bärbel Röhl, Max von Pufendorf, Tilmar Kuhn, Andreas Pietschmann, Vincent Redetzky, Justus Carrière, Osina Ladi, Nina Weniger, Michael Rotschopf und Jeff Burrell. Technische Realisation Jonas Bergler. Musik Paul Brody mit Christoph Bernewitz. Regieassistenz Jasmin Scheffler. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2016. Das war das WDR 3 Hörspiel. Sie können es jetzt auch nachhören oder herunterladen aus dem WDR Hörspielspeicher unter hörspiel.wdr.de.